Zisch! Zwischen Wienachen und Nejor gäf dat Bikoman Krökelmeier jimme so'n Hundproppen, Knallperch und andere Kneterdinge zu küben, da plägen die Jungs dat ole Jor mit fortzuschuchen, indem dat sie ollig Bollwagen und Bums knetern. Und ein Jor gäf dat auch mal so'n besondere Riedstickens. Wenn da Feuer ankümm, denn seh dat Zisch! Und in stünde so'n groden, witten Flammenball in die Luft als ein Kugelblitz. Da han Novus Jan, sein Vater, ein schönes Weihnachtswunder mit beschert. Als die Dorst noch das Fest, sie noch in einen Piepenkopf und aus den Lady smückt, ha schrumm, da balsam die mit einmal und einer. Und he han ganze Swatbrennte Näs und negen Splintens von den Piepenkopf in den Ohr. Als ich das höre, nahe ich auch fort noch Krökelmeier hin und lehne mein ganze Bohrschopp. Vier Penning auf dem Tisch, da gäf dat ein Stück für. Ich brug eigentlich 12, bedelig. Da schenkt die Kobmann mir noch 2 overher. Die Zahl 12 ist schon voll deiben bedühen. 12 Apostel erst kümm doch immer die große Glock bei Urmocke Steffen jochen. 12 Monat hat dat Joa hat, da nu te enden güng. Und 12 Zigarren legen auch in uns Vater sein Kissenbaum ab, wenn er den Besäugte anbeien de. Sörs düstere und sörs helle tun utzeugen Blangen an in eine Reh. Und in de 12 Zigarren schäufe ich nur die 12 grannigen Kugelblitzriedsticken so rin, da die Zündenkorb allewegens bei dem Mittelrüm zu sitten kümm, da wo bei den dicken Brasils die Bugbinnen sit. Und ging da so bedachtsam wie zu kehren, da die sörs düstern und sörs hellen Wienachs Brasils nachher von Buten kein Mensch nicht mehr ankicken können, was sie von Traun gefor in ihren Bug verbargen. An Olenjos Abend, tuck, tuck, tuck, da klappt er an die Tür. Herein, Röbus Vater. Die Tür ging oben. Wer stünde ob die Söhlen, wie war das Zwart vor Augen? Der Herr Pastor. Und das Zwarte, was er für mein Augen wollte, das wollte sein langes Slippenrock. Guten Abend. Und da seid ihr auch all, und uns Vater heulen ihm die Kissen Zigarren unter die Nase. Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, wie beven all die Knöpfe an die Böcks. Wer hat da auch ohren können, dat utgeringt der Herr Pastor vernommen, wie aus Köln, der Herr Pastor. War uns Vater wohl nachher mit mir meug. Noves Jan können nun noch nicht wollen sitten. So ha er olem vertobagt, von wegen den negen Splintens in sein Ohr. Aber so tröst ich mich, die Zigarren wollen schon wat weicher als so'n Piepenkopf. Und nu kreich us Vater sachte die Riedsticken zu gang. Mi war so bang und fiel ich dem Hohe, als wie nachs Abend in die Kargen, wenn an den hohen, schummrigen Baum der erste Licht anstickt ward. Und ritsch, da brennen sie egal. Die Zigarr. Tuck, tuck, tuck. Du kloppt dat Wolle. Ich dug mi Ohrchen dort, als ha ich die Schläge Nacken kriegen. Wer do nu woll noch komm, dach ich. Herein, Röbus Vater Wolle. Die Tür ging oben. Ich seid stars und Mus an der Schlange hoch. Für denn die Dornen in die Stuben dürsten, han all wie Kinder dörbe in schurigen Grusel. Denn Plechus Vater jedes Mal flink der Toto loren, wenn der Herr Pastor sich bei uns anmelden, die beiden, die schimpfen sich immer so schön. Denn disse Dor wollen ganzen Gottlosen. Jochen Uhlenbrook, die Gemeinde deiner, Belgenpetter, Glockentrecker und Dodengraver. Wenn denn die Lühe sehen, hei ha dat zweite Gesicht und können allewegens vertwehrt hinkicken. Nu keike eis mal mit sein eiste Gesicht in die Kissen Zigarren drin, die us Vater im Münder die Näs heul. wenn ich man bloß nicht das andere Gesicht ruht holt, da ich, denn ich stell mir das dumme so vor, da ich das zweite Gesicht wohl in sein Rock oder Büchs verstecken ha und das bloß zu Gang zu Pulenbruck, wenn er mehr sein wohl als andere Lühe. Und da seiten die drei nun schmücken. Mi kribbelt er in die Beine, als hei dusen Miege micken in die Büchs. Ich ha wohl weit wegpiezen möcht, bütt an andere Enden von Dörp. Und doch, wo ich mir diese Angst so seid, als mir doch kaum eine Freude wehen wolle. Wer sieht wollte eies losgeht, dach ich. Und sie sögen so recht voll Behögen an ihre Brasils und pusten deibsinnige Snörkels und Kringels um sich her, die Rog reut gut und stark und wallen weiche schummrige Wolken auf den Tisch. Die Teilabels klingeln ließ in die Gläs mit Krog. Die Glock tick-tack ob Elbendahl und die Zigarren zwirn langsam Kötter. Do zischen und blitzen mit einmal der Buttenhaus und paar verfreute Schwarmes los. Die Jungs, die können nach jeden Silvester die Mitternacht nicht auftäuben mit ihrer Kneterei. Dach hell wo die Stuf und in der bieten Witte Licht sehe ich vor mir die Schattens von die drei Smökers zu Huppen scheiten verschreckt. Na, pass man ab, dach ich, wat sie so glickswolle ist für ja. Du kannst Gott danken, Hönnerich, meinte er bestohrt zu unseren Vatern, dat du so'n ortigen Jung hast. Wie des mien beiden Slüngels der Buden mit Römbol wagt, sit dich so still und sitzum an dies, dat ist die reinste Freude. Und damit gleich mi so hell und leifvoll an, als so'n abgehauen Mond. Da mi ohrig die Schaum so ein bisschen in den Backen steig, wenn nu mal sin Zigar losgeht, dach ich. Tja, meinus Vater, nu is wollen Jahr zu end. Und keiner weit, was uns dat neue bringt. Da liegt in die Hand von den, die an Anfang stünden von all die Jahren. Anter der Pistor vierlich, man dobi sich ich dünnig durch den Ruck, was in Augen noch Jochen rauwe blitzen. Und nu klafft er die Dodengrove, ton eisen Maul langsam sin wielöftige Mulwachs oben und sin Stimm knarr, als die verruste Porten an sin Karkow. Deren Anfangsten. Und hei seuch an sin Zigar, dat sie obgleich as so'n drittet unglubscht Och. Und mit dit dritte Och schien auch sin bei den anderen Augen ob te klein, da brüg so ganz von achten ein Lichrut, as ich da noch bi kein ein Menschen nicht sein ha. Dat zweite Gesicht, dach ich, dat läut as wohl die Blitz, ob denn ich lue, mut die Augen slauen und nicht u die Zigar. Herr Pastor, von wegen Anfang. Die Welt ist ein Lebewuss ohne Ort und End. Jochen räubt der Pistor, du lässt das Gott. Ist die Herr für die Welt verlichten Wussmoker? Herr Pastor, grüll Jochen, da müssen schön Anfänger wehen, hem, die du an Anfang stünden, nur der dicke End zu regen, dat du achter noch kaum ist. Halt, sieh, kein Wort mehr, Vetter. Die Pastor will absprung und reckt die Arms gegen Jochen ut. Jochen, Jochen, die Spatte zum Philosophen sprägt du die. Befe den höchsten Zorn. Herr Pastor, grüll Jochen, und dann die Fuß auf den Tisch. Zisch! Du will mit einmal auch die Blitzdort und den Donner, die Dodengrove Speifühe. Sie bei letzten Würfe wandeln sich in Flammen und Funken. Da wird das entriert, wo gar den ganzen Abend mit Bäfen ab Lue und Jochen, wo ich ab eins lag, knetes war in Gesicht. Der Pistor will verschrecken da, sagt ob sie ihn stohl. Us Vater will verschreck half hochkommen und sie ihn stohl. So glubschen sie beide Jochen in Gesicht. Und han den Mund so wunderbar sich oben jabben, als so'n Kurbeljaus ob'n Drögen. Und Jochen macht dann nur weh, dass ich löf die Funken, wo ihr mit seinen eigenen Augen flogen, oder dass ihr mit seinem Fuß gar nicht gewohr waren, wo ihr, oder dass ihr bloß nicht so flink oder fortkommen könnt. Jochen dreucht doch nix von an. Hey, Berg, just so fötter, als ihr anfangen, wo ihr, Herr Pastor Gröll, hey, wenn du blang Rog und Neven auf ein anderes, wo ihr da Ovos, haben mir ja lang ein Blitz da geschlagen. Aber die einzige hier Blitzendheit bin ich. Und da wie klein sind Augen und sind Zigar, die nu bloß auch so litten utfranzen Stummel, wo ihr für den sticken zweiten Achtergrund noch mal so gläunig als vorher. Hey Leut, as die liefhaftige Gottstommi bi. Dat dritte Gesicht, dach ich, und als für fief Penning, do fing us Vater mit einmal schäterig an zu lachen und wroll sich ab sin Stuhl und lach. Hünnerig, seht ihr, bis da ließ und sin Stimm bippe vielich dabei und sin Gesicht, wo ihr witt as Schnee, wo du in diesen Augenblick lachen kannst, da kann ich nicht begriben. Hier is us ein sichtbar Teiken gegeben. Us Vater, wo ja mit einem Ruß rinne von Stuhl und rinne in die Kome und käum mit den großen Spiegel wo trüch, die Herr Pastor reit ihm denn ab halben Weg in der Hand und höll Jochen denn so batsch für das Gesicht. Da süßt du, ut verschaumte Frevelier, dat Brandmol von den Blitz, die die träub, noch ehe du im Ruppen hast. De, an den du nicht glöfst, die hätt ihn verborgene Wesen an't Licht holt und die de Farf geben, die heiß ihm bösen Geistergift. Jochen glotzen in Spiegel und den glotze den Herrn Bestoren an und den glotze wolle in Spiegel. Hei stünd poor Herzleg lang stief dor, als ein von die hohen Düst und Dodenböhm ob sin Karkopf. Und aus sin hollen Augenhöhlen glos sein deipe Traurigkeit, als obendrot durch ein zwei Schoten Mühe, die Traurigkeit von den Menschen, die nix mehr glöf. Denn kreiche mit einem mit beide Füßen den Spiegel zu fordern, reit ihm hoch in die Höchst, schüss auf den Herrn Bestoren, sin fin witten Kopf und balle ihm dicht an vorbei auf dem Boden, da die Schaben durch die ganze Stufe sprüden und wo mit einem einzigen riesigen Sprung die Tür. Ein gewaltiger Rauch von Wavel, Ass und Drogen steht achter dem Mann, die ganze Stufe. Des dünkt noch Zwevel. Die schöne Spiegel, Jamus Vater. Lieg abricht, zwischen all die Schaben stünde Herr Pastor, als so ein Held, die dat Feld beholen hätt. Hünnerig, sehe Lies, und sin Stimm bippe jümme noch so vierlich. O hünnerig, Freund, disse Stünd wird wie nie vergeten. Die Tieren von die Wunder sind noch nicht vorbei. Und denn neum hei mit Fingers, die just so bippen as sin Stimm, sin Zigar von dich, die im Eis nun Mund vollen wolle, as Jochen sine Losballwagen, de setz ich dol, solche wollen Gang und seh, wenn ich dit hier nicht eben mit min seinlichen Augen sölben sein ha, ich hat nicht gelöft. Und mein arme Korb, die kannt und kannt noch nicht begrieben, Angst und Bang können ihn overkommen, wenn sich nicht selbst in höhere Hand wüsst. Und da mit solch der Pastor ganz lies und inniglich an sie Zigar und pus wundersame Snörkels und Kringels um sich her verslungen als Buchstaben und ohne gaue Kapitels, als geheime Teigen, die dat böse band. Und ein von die Kringels wüss und wüss und zweif just um sin Kopf im Rümm, als die Kring bi die Apostel ist, ob Urmoche Steffen jochen sin Glock. Ein Schien leich ob sin Gesicht, als in einer anderen Welt. Hei röch die Lippen ließ, als leise die Teigen und Rog. Wer dor in Blift, die es so wohl abhoben, als so ein Küken an der Glocke hin. Denn kann nix, aber Gott, zisch! Die ganze Stufe schien mir einmal ein einzig Witt führte, wie ein Himmelhalb. Diese Blitz, wo ich viel fürchterlich als die Führige, die schneiende Augen als so ein Sleben leihe. Als ich wolle kicken können, für mein Stein vernaden. Die Herr Pastor has ich als der ein Wunder lang nicht so gräsig verändert als Jochen eisen. Bloß noch ein Spier bleike, wo he waren, und ob sie nes ha he so litten, zwatten Platten sitten, und sie Zigar, wo ihr ganz verschwunden. Und so habe ich us Vater noch niemals lachen sehen. Sie ganze Gesicht bestünd bloß noch und Hujon wachs, so schab er ab. Sie näs seine Baum von den Stirn, sie Augen von ihm am Kopf rücht und sie Ohren stören achter in den Nacken zu hupen, als wie so ein Pferd das bieten will. Die Tronen pülschen ihm über beide Backen. Aber ich lach nicht mit ihm mit. Mich will gar nicht zum Lachen zu Mauer. Den, war ich den goen Herrn Pastoren hier andauern ha, den Herrn Pastoren. Dat wo ich so wat obos ist, dat wo ich ein Frevel, dem ich mein Leben lang anhangen muss. Ich kriech nun noch binnerlichen rohen Kopf, wenn ich do an denk. Us Vater kriech sie mit einmal eine von die Spiegelschaben von Botten und heu den Herrn Pastoren, die just so batsch für die Näs, als die Jochen eisen den ganzen Spiegel verholen ha und trauen mit dem Finger. Herr Pastor, so ganz Ordentlichheit schien sie auch nicht erwähnen. Hier, kiek, so ein Litschen mit den Tegeln habt sie auch aufgeregt. Und so overmorden verjocht und verdattert, als die gutmütige Herr Pastor nur in den Spiegelschaben glub euch, ha ich noch niemals ein Mensch nicht kicken sein. Hörnerig stamme ich, und sein Stimm, wo ihr Ohren klang, als ha ich Aschen zwischen die Tänen. Hörnerig, hier ist die Dübel los. Jawohl, Rübus Vater, und nu schätze auch gewohr werden, was dat für ein Dübel ist, die hier los ist. Und do mit lang hiesig sin Zigar, die he an ganze Tiet wied von sich weg ob'm Aschenbegeling ha, war ich nur eis zu sein krieg und heul mi de Butz für die Näs. Do, die smügst du Vater. Junge, war hab ich mi verschaut. Ein Verbrecher kann sich nicht gräsiger verfeiern, denn sie unversehens bis in Schandorden bei die Slippen kriecht. Ich glaub, schuss Vater mit weit oben reden Augen ganz verhäßbest an. Hei ha mag, wat mit die Zigarren los woje, und nu schüllig sin zischtig sülmste Enns mögen. Hei stier mi jümmeln einsen weg stief und vergrellt in die Augen. Wat schüllig mocken? Ich muss die Zigarren nehmen und du ans Mücken. Wat bedürt denn dat? Räubte Herr Pastor. Ich nüpp do man so eben an die Zigar, und den feuer ger schimmer so in wien wüppeligen Bogen für mi weg, wat se denn schon um menschlichen Regen unterwegens balzen müß. Du bolz den Mund, ich will die wohl kriegen. Och, Herr Gemini, nu wolkte so viel schlimmer an, als der Herr Pastor und die Totengrove, die haben doch vorher nix ohnt. Hef man mal so wat so dicht für das Gesicht, wat jeden Augenblick gut ein ander balzen kann. Hörnerich, räubt der Herr Pastor, nu geit mein Licht ab. Ja, Herr Pastor, menus Vater, sei heb ganz recht, hat Eisen. Ich kann Gott nicht genug danken, dat ich so'n ortigen Jungen hef. Dat is die reinste Freude. Hei heul mi mestrausch die Kissen Zigarren an der Näs. Sind do noch mehr so'ne Teiken, so'n Wunders in? Oh, Wunder! Wat seich ich da in die Kissen? Wirklich ein Wunder. Us Vater pflegt die Zigarren, die hier selben smücken woll, schon mal in der Route teilen, als wer gelühr den Butter kochen, denn die beste Schlacht, die leich ist in die zweite Lech, die Haare von einer besseren Marken dazwischen schummelt und durch das Loch, da die Besäug im Brecken, die door lang heige Betür. Und da ha ich nu upton. Die Züchtige seid noch wie bloß in die böbeste Reich. Dit wo ja also blind gänge. Do lehn ich mich so recht breit und behörchlich trüch in mein Stuhl und paff gegen die Decken, der hat man so dann. Sü, so hef ich in die Augen von uns Vatern und den Herrn Bestorn mein eiste Zigarr smögt. So hef ich das Smögen lehrt. Mit der Tiet schien uns Vatern darüber doch gediegen für zu kommen, dass ich mir die Zigarr so smecken leute und dass ich gar nicht losballen will. Und just als die Glocken uthol, ihr 12 Silvester schlägte slauen, do hol hei ook ut. Die Zischerei mit den bloten Handen bei den Noten helpen. So ist es ja immer mit den Vaters. Wenn sie sich anders nicht mehr zu helpen wird, dann fangt sie an zu hauen. Und hei schlägt so deftig to, als wolle mir die Schläge für das ganze neue Jahr vor zum Verrut betalen. Und hei mögt dat mehr so mit den Fingerspitzen, dem Pitsch dat beter, dat Klatsch und nicht dat Zisch mehr so. Zisch, zisch und zisch! Und ich seh dusen Steens, Atomknallbonschen und uden anderen Balzen Zigarns, zu Glicks vor Augen ein ganzes Neijos Fürwag, viel heller als das Fürwags von den Jungs der Buden, die Ochsches loskneten den. Und eins für 5 Pfennig. Und denn schünke mir einem Süß aber her. Zisch!